und denkt sich nichts dabei. Sie drückt den Knopf der Box und schon war es mit ihr vorbei. Auch er wollte es nicht glauben, schlug die Warnung in den Wind. So raubte sie ihm den Sinn und somit war er hin. Erst die Mutter, dann der Vater, kurz danach das ganze Haus. So geschwind die Straße runter, kam selbst aus der Kirche raus. Die ganze Stadt wurde überrollt, bevor sie gucken konnte. Ob Mann, ob Frau, ob Katz, ob Hund, die alte Gilde ist rund. 10 kleine Zappelmänner zappelten im Kreis. Ich sag 10 kleine Zappelmänner wollten Werbespots. 10 kleine Zappelmänner kratzten sich am Haar. 10 kleine Zappelmänner. Hier kommt der Medienflash auf die Herne Politik. So kam man zu dem Konsens zur Beendigung des Kriegs. Denn mittlerweile hatte es die ganze Welt gerafft. Die Sache mit John Lennon und seinem All You Need Is Love. Und so kam es, dass sie alle von der Botschaft angetan ihre Liebe frei auslebten und nackt auf die Straßen kam. Doch keiner hat's gemerkt, nein, keiner hat's gecheckt, was hinter dem gelben Raumschiff im blauen Himmel steckt. 10 kleine Zappelmänner zappelten im Kreis. Ich sag 10 kleine Zappelmänner wollten Werbespots. 10 kleine Zappelmänner kratzten sich am Haar. 10 kleine Zappelmänner. Zappelmänner. 10 kleine Zappelmänner.